sonderbar, dass ich an sie fast gar nicht denke, als hätte ich sie gar nicht erschlagen. Lisaveta, Sonja, ihr armen, sanften Geschöpfe mit euren sanften Augen, ihr Lieben, warum weinen sie nicht? Warum stöhnen sie nicht? Sie geben alles hin, blicken sanft und still. Sonja, Sonja, stille Sonja. Er verlor das Bewusstsein. Merkwürdig erschien es ihm, dass er sich nicht entsann, wie er auf die Straße gekommen war. Es war schon später Abend. Die Dämmerung nahm zu, der Vollmond leuchtete immer heller und heller. Aber die Luft war besonders drückend. Menschen gingen scharenweise in den Straßen. Handwerker und Geschäftsleute gingen heim, andere gingen spazieren. Es roch nach Kalk, Staub und stehendem Wasser. Raskolnikow schritt traurig und sorgenvoll dahin. Er erinnerte sich sehr gut, dass er mit einer bestimmten Absicht aus dem Hause gegangen war und dass er etwas tun wollte und sich dabei beeilen musste. Was es aber war, das hatte er vergessen. Plötzlich blieb er stehen und sah, dass auf der anderen Seite der Straße, auf dem Bürgersteig, ein Mann stand und ihm mit der Hand winkte. Er ging über die Straße zu ihm, aber da wandte sich dieser um und ging weiter, als wäre nichts geschehen. Mit gesenktem Kopf, ohne sich umzuwenden und ohne merken zu lassen, dass er ihn gerufen habe. »Ja, hat er mich wirklich gerufen?« dachte Raskolnikow und ging ihm nach. Als er nur noch 10 Schritte von ihm entfernt war, erkannte er ihn plötzlich und erschrak. Es war der Kleinbürger von vorhin, im selben schlafrockartigen Mantel und ebenso krumm. Raskolnikow folgte ihm mit Abstand. Sein Herz klopfte. Sie bogen eine Querstraße ein, aber der Kleinbürger blickte sich noch immer nicht um. »Weiß er, dass ich ihm folge?« dachte Raskolnikow. Der Kleinbürger bog in den Torweg eines großen Hauses ein. Raskolnikow ging schnell zum Tor hin, um hineinzusehen. Wird er sich umschauen und ihn rufen? Und in der Tat, als der Kleinbürger durch den ganzen Torweg geschritten war und schon in den Hof trat, wandte er sich um und schien ihm wieder zu winken. Raskolnikow durchschritt sofort den Torweg, aber der Kleinbürger war nicht mehr auf dem Hof. Also musste er hier die erste Treppe hinaufgegangen sein. Raskolnikow stürzte ihm nach.